Sophie. Ab heute wird gefeiert und nicht mehr aufgehört. Was feiern wir? Die Liebe einfach zum Leben gehört. Ab heute wird gefeiert. Zufriedenheit ist alles, was man zum Leben braucht, weil sie allein uns allen, das stimmt und gähnt einhaucht. Die gute Laune bremsen, sie gibt es für uns nicht, weil jeden Tag zu feiern so wichtig für uns.